Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte den Kommandostab des 380. Großen Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee. Ihn begleiteten Pang Byung-soo, Choi Ryong-hae und Ri Yong-gil. Kim Jong-un besichtigte den Gedenkstein für die Vorortanleitung von Genossen Kim Jong-il, das Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett. Er betrachtete aufmerksam die wertvollen historischen Materialien und bemerkte dabei, dank der weisen Führung und großen Aufmerksamkeit von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sei der große Truppenverband zu einer starken Eliteformation entwickelt worden, die zu Angriff und Abwehr im modernen Krieg bereit sei. Er sah voller Rührung ein Erinnerungsfoto, auf dem Genosse Kim Jong-il zu sehen war. Im Februar 1999 hatte Kim Jong-il eine Gebirgsgefechtsübung der Armeeangehörigen des Truppenverbandes und ihrer Frauen beigewohnt, dabei diese für die erfolgreiche Übung gelobt und danach mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen lassen. Kim Jong-un betonte, dass die Offiziere und Soldaten des Großen Truppenverbandes die große Erwartung von Kim Jong-il, der großes Gewicht auf den Truppenverband gelegt und diesen sorgfältig geleitet habe, niemals vergessen. Der 380. Große Truppenverband der koreanischen Volksarmee, so Kim Jong-un, habe in der Vergangenheit bei der Verteidigung des Vaterlandes und dem sozialistischen Aufbau stolze Heldentaten vollbracht. Die Armeeangehörigen des Truppenverbandes, die plötzlich für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete eingesetzt worden seien, hätten einen aktiven Beitrag dazu geleistet, den Kampfgeist und Stil und die kämpferische Natur der Volksarmee, die sich für die Durchsetzung der Befehle und Anordnungen der Partei aufopferungsvoll einsetzen, nachhaltig zu demonstrieren. So schätzte er die Verdienste der Offiziere und Soldaten des Truppenverbandes hoch. Er lobte den Großen Truppenverband dafür, dass dieser das Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett jährlich einrichtet und dadurch die Erziehungsarbeit optimal durchführt. Er sprach, man solle die Erziehungsarbeit dafür die Armeeangehörigen mit den unsterblichen Führungsverdiensten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, der stolzen Geschichte und den Traditionen des Truppenverbandes gründlich vertraut zu machen, energisch durchführen. Im Soldatenclub unterstrich Kim Jong-un, ein Revolutionär solle seine ideologisch-geistige Nahrung haben, wie der Mensch ohne Nahrung nicht leben könne. Man solle für die Intensivierung der von der Partei hervorgehobenen 5-Punkte-Erziehung weiterhin große Kraft einsetzen, um die Armeeangehörigen zu den tapferen, unbeugsamen Kämpfern zu entwickeln, die im Kampf für die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes bis zum Letzten ihrem revolutionären Credo treu bleiben. Im Militärforschungsraum hörte er vom Kommandeur des Großen Truppenverbandes einen Bericht über den Verteidigungsoperationsplan des Truppenverbandes und überprüfte dann die Gefechtsdokumente. Bei der Besichtigung mehrerer Orte wie des Vorlesungssaals für Operationen informierte er sich ausführlich über den Stand der Ausführung der Missionen und Übungen der Truppen und ihre regelmäßige Kampfbereitschaft. Dabei pries er die Kommandeure und Staboffiziere des Großen Truppenverbandes dafür, dass sie die Ideen der Partei der Arbeit Koreas über Militärstrategie und Taktik, die originelle Kampfmethoden und die Kampferfahrungen aus dem antijapanischen bewaffneten Kampf und dem vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg tiefgründig studieren, nach dem jüngsten Kriegführungsziel der Feinde, der rapiden Entwicklung der Militärwissenschaft und Technik und der dementsprechenden Veränderung der Operationen und Taktiken forschen und die geschickten und hervorragenden operativ-taktischen Pläne erarbeiten, mit denen man alle Operationen und Kämpfe auf eigene Art und Weise durchführen kann. Er äußerte große Zufriedenheit damit, dass alle Übungen wie im echten Krieg durchgeführt werden und eine heiße Übungsatmosphäre von Baekdusan auf den Übungsplätzen herrscht, wodurch alle Armeeangehörigen zu tapferen und tüchtigen Kämpfern herangebildet werden, die in verschiedenen Kampfhandlungsmethoden bewandert seien und dass man sich mit festem Willen dazu bei der Gefäß- und politischen Ausbildung im neuen Übungsjahr kollektive Neurotaten zu vollbringen, auf den Beginn der Übung perfekt vorbereitet. Kim Jong-un hob hervor, dass der 380. große Truppenverband der koreanischen Volksarmee eine überaus wichtige Mission habe und stellte dem Truppenverband die programmatischen Aufgaben, die als Richtschnur dazu dienen, seine Kampfbereitschaft und Kraft allseitig zu verstärken. Er sagte voller Vertrauen, dass er sich um die Verteidigungszone des 380. großen Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee keine Sorge mache, äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Armeeangehörigen des Truppenverbandes das sozialistische Vaterland, das für den endgültigen Sieg dynamisch freischreitet, mit Waffen zuverlässig verteidigen werden, und ließ sich dann mit ihnen zum Andenken fotografieren.